bet ihn an. Bet ihn an. Bet ihn an mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herz. Bet ihn an. Ist hier. Es schaut auf dich. Herr, wir schauen auf dich. Herr, wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich. Du bist die Majestät, Herr, wir schauen auf dich. Herr, wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich, Herr. Wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich, Herr. Jedes Knie beugt sich vor dir. Jedes Knie beugt sich vor dir. Ha. Jeder Sohn preist dich. Jede Tochter preist dich. Ha. Du bist unser Gott, Herr. Du bist unser Gott. Du bist der Herr über Deutschland, Herr. Du bist der Herr hier. Du bist der Herr hier. Dir gehört unsere ganze Anbetung. Dir gehört unsere ganze Anbetung, Herr. Ganzen Kraft mit deinem ganzen Herz. Geh auf die Knie, wenn du kannst. Wenn es dir möglich ist, geh auf die Knie. Land, ja, wo man gesagt hat, das sind erloschene Vulkane, aber sie beginnen zu krummeln, ja, und alles steht auf Ausbruch, weißt du, die Geysire schießen schon das Wasser in die Höhe, die Dämpfe steigen auf, ja, füllen dieses Land, da ist ein Krummeln im Leib Christi, ja, und ich glaube, er will dich vorbereiten auf diesen Ausbruch, ja, wenn du dieses Krummeln auch spürst, dann streck dich einfach jetzt gerade noch mehr nach ihm aus, ja, weil er will dich zum Ausbruch bringen, ja. Ich möchte mal fragen, wer spürt dieses Krummeln? Wer spürt, dass da was in Arbeit ist? Wer spürt, dass was zur Ausbruch kommen soll? Okay? Und wer spürt es nicht so? Ja? Wer spürt es nicht so? Du denkst ja, du bist erloschen. Ja? Weißt du, erloschene Vulkane gibt es nicht. Ja? Wir beten jetzt, ja, dass jeder, der sich erloschen fühlt, ja, zum Ausbruch gebracht wird. Gott will uns zum Ausbruch bringen, ja. Er will uns zum Ausbruch bringen. Weißt du, wenn wir ausbrechen, wenn ein Vulkan ausbricht, wird die ganze Landschaft verändert. Die ganze Landschaft wird verändert. Alles, was brennbar ist, wird, ja, wird verbrannt. Und fruchtbare Erde kommt. An Vulkanhängen ist die fruchtbarste Erde, ja. Und Gott will gerade dieses Land fruchtbar machen, ja. Und dafür ist es notwendig, dass die Christen ausbrechen. Und heute Morgen bist du zum Ausbrechen gesetzt, ja? Hey, da fällt alle Kontrolle. Jeder Deckel hebt sich. Jeder Deckel hebt sich. Jeder Deckel hebt sich. Oh, streck dich aus. Streck dich aus. Streck dich aus. Streck dich aus. Vater, ergreif uns. Vater, ergreif uns. Bring uns zum Ausbruch. Wir vertrauen dir. Bring uns zum Ausbruch. Wir vertrauen dir. Bring uns zum Ausbruch. Wir nehmen neues Land ein, wir nehmen neues Land ein. Jubelschrei! Ja, Jesus! Weißt du, dem Teufel geht's so richtig beschissen heute Morgen. Wenn du jetzt auf deinen Platz gehst, sag mal zu dem, der um dich steht, du siehst sehr gefährlich aus. Halleluja. Halleluja. Bin ich drauf? Hans-Peter? Halleluja. Wow, da sehen einige wirklich sehr gefährlich aus heute Morgen. Wow, schön euch alle zu sehen. Halleluja, schön wieder hier zu sein. Oh, Gott ist gut. Amen. Wow, er gießt seinen Geist aus. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus für dein Wirken, Herr. Danke Jesus für dein Wirken, Herr. Halleluja. Oh, Glory. Halleluja, Halleluja. Darf ich mit einem Witz anfangen heute Morgen? Auch wenn ihr schon heilig untergetaucht seid im Heiligen Geist. Ich weiß nicht, sind Blondinenwitze noch legal? Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es inzwischen einen Verfassungszusatz, dass die Diskriminierung von Blondinen verbietet oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Halleluja. Okay, aber den fand ich einfach gut. Aber du kannst auch was anderes einsetzen. Setz Ostfriesen oder keine Ahnung oder Grasmücken oder sonst irgendwas ein oder Bayern oder keine Ahnung oder Schwaben oder. Jetzt habe ich dich gleich zweimal diskriminiert, gell? Blond und bayerisch, okay. Okay, also, ein Mann sitzt neben einer Blondine in einer Bar. Um 19 Uhr kommen die Nachrichten, die Story, die Aufmacher-Story ist, ein Mann ist in einem brennenden Hochhaus, oben auf dem Hochhaus, unten spannen sie ein Rettungstuch. Der Mann wird aufgefordert zu springen. Er überlegt, soll ich es wagen, von dem Hochhaus zu springen und so weiter. Und es dauert eine Weile, er kann sich nicht entscheiden, weil es ist einfach so hoch. Und währenddessen sagt der Mann zu der Blondine, komm, ich wette $20, dass er springt. Und die Blondine sagt, okay, $20 dagegen, er wird nicht springen. Okay, kurz drauf, der Mann springt in das Tuch rein und die Blondine will dem Mann seine $20 geben. Der Mann sagt, nee, ich kann das leider nicht akzeptieren. Ich kann es nicht nehmen, die $20, weil ich habe die 18 Uhr Nachrichten gesehen und da kam das auch schon und da ist er gesprungen. Und dann sagt daraufhin die Blondine, ja, ich habe die 18 Uhr Nachrichten auch gesehen, aber ich habe nicht gedacht, dass er es nochmal tun würde. Okay. Gut, und dann noch einer, der auch mit Gott zu tun hat. Ich weiß nicht, auch auf die Gefahr hin, dass ich ihn schon mal erzählt habe, aber er ist einfach zu gut. Wenn, dann habe ich ihn schon länger her erzählt. Und zwar, ein Mann kommt zu Gott und sagt, Gott, wie lang ist eine Milliarde Jahre? Und Gott sagt, für mich sind 1 Milliarde Jahre wie eine Sekunde. Und dann sagt der Mann, Gott, wie viel ist 1 Milliarde Euro? Und Gott sagt, für mich ist 1 Milliarde Euro wie 1 Cent. Sagt der Mann, Gott, könnte ich mal 1 Cent haben? Sagt Gott zu ihm, nur 1 Sekunde. Okay, Halleluja. Preis den Herrn. Mein Thema heute Morgen ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Gott hat mir so stark das aufs Herz gelegt, die letzten 2 Wochen, auch während wir im Urlaub waren, über dieses Thema zu predigen, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, ihr Lieben, wir haben die letzten Wochen viel über Erweckung gesprochen, auch in der Glory Life Schule, haben viel über Erweckung, für Erweckung gebetet. Und ihr Lieben, mir wird immer klarer, oder es wird mir immer wieder neu klar, eigentlich ist es mir schon immer klar gewesen, aber es wird mir immer wieder neu klar, der Kern von Erweckung ist die Taufe im Heiligen Geist. Der Kern jeder Erweckung ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir von Taufe mit dem Heiligen Geist sprechen, kurz zum Anfang vielleicht eine Begriffserklärung. Taufe mit dem Heiligen Geist kommt in der Bibel nur einige wenige Male vor, etwa 3 oder 4 Mal, wenn du es wirklich genau nimmst, kommt dieser Begriff Taufe mit dem Heiligen Geist vor. Sehr häufig dagegen kommt der Begriff Erfüllung mit dem Heiligen Geist vor. Was ist der Unterschied? Ganz einfach, keiner. Sondern die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Initial, also die erste Erfüllung, die jemand empfängt. Daraufhin aber folgen viele weitere Erfüllungen. Amen. Ja, Jesus hat den Jüngern gesagt, sie sollten, Apostelgeschichte 1, Vers 4, er hat gesagt, sie sollten in Jerusalem warten. Und zwar hat gesagt, als er mit ihnen versammelt war, Apostelgeschichte 1, Vers 4, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also, hier kündigt Jesus die erste Taufe mit dem Heiligen Geist an. Und wenn du danach liest, in Apostelgeschichte 2 heißt es, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist letztendlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Taufe ist einfach in der Bibel immer der Begriff für das erste Mal. Ja? Die Taufe in den Tod von Jesus erfolgt mit Wasser das erste Mal. Aber wie viele von euch wissen, dass du immer wieder neu in den Tod von Jesus hineingetauft werden musst? Immer wieder neu dir das bewusst machen musst, dass es passiert ist. Ja? Immer wieder neu, einfach dieses Geschehen vollzieht sich immer wieder neu an dir. Und genauso sagt die Bibel, Paulus sagt Epheser 5, Vers 18, werdet voll Geistes, werdet immer wieder voll Geistes. Okay, werdet immer wieder voll Geistes. Ja, Johannes hat diesen Begriff Taufe auch verwendet. Er hat gesagt, Johannes der Täufer hat gesagt, Matthäus 3, Vers 11, er hat gesagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt. Und hier vergleicht er direkt die Wassertaufe mit der Taufe im Heiligen Geist. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Amen, sag mal taufen. Ah, taufen, was heißt taufen auf Griechisch? Heißt nichts anderes. Irgendwie, ich hall ein bisschen, kann das sein? Da muss man irgendwas anderes einstellen an der Technik hier. Bin ich zu nah dran? Okay. Also der Begriff. Okay, jetzt bin ich ganz weg. Okay. Der biblische Begriff taufen heißt auf Griechisch nichts anderes als untertauchen. Ja, untertauchen. Also, wovon sprechen wir, wenn wir von der Taufe mit dem Heiligen Geist sprechen? Wir sprechen von einem Untertauchen hinein in den Heiligen Geist. Untertauchen hinein in den Heiligen Geist. Sag mal, untertauchen. Wenn du es kirchengeschichtlich betrachtest, dann steht am Anfang jeder Erweckung, am Anfang jedes starken Wirken Gottes, stehen Männer und Frauen, die mit dem Heiligen Geist getauft wurden oder die mit dem Heiligen Geist neu getauft oder neu erfüllt wurden. So wie die Jünger in Apostelgeschichte 4, 31, nachdem sie in Apostelgeschichte 2 die Taufe empfangen hatten, heißt es in Apostelgeschichte 4, 31 wieder, und als sie bebte die Erde und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das heißt, sie wurden einmal getauft und dann wurden sie immer weiter erfüllt. Das Geschehen der Erfüllung und das Geschehen der Taufe ist vom Äußeren her vergleichbar, ist das gleiche Geschehen, aber es ist das eine ist das erste Mal und das andere sind einfach daraufhin folgende Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Okay? Und am Anfang jeder Erweckung siehst du Männer und Frauen, die mit dem Heiligen Geist neu oder zum ersten Mal erfüllt wurden. Ja, wir haben uns verschiedene Erweckungen die letzten Monate auch angeschaut, auch in der Glory Life Schule, die Azusa Street Erweckung zum Beispiel, klassisches Beispiel dafür. Im Zentrum stand, dass Männer und Frauen mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Halleluja. Okay. Lukas 24, 49, noch eine Stelle, wo Jesus es ausdrückt, wie es aussieht und worum es geht. Er sagt, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Amen. Und ihr Lieben, warum predige ich heute Morgen über dieses Thema, fragst du dich. Sagst du, ja, darüber haben wir doch schon immer mal wieder was gehört. Und sind wir denn nicht schon erfüllt genug mit dem Heiligen Geist? Und sind wir denn nicht schon getauft mit dem Heiligen Geist? Weißt du, ich habe mir nochmal neu angeschaut, die Kennzeichen dessen, was die Taufe mit dem Heiligen Geist ausmacht. Und ich stelle mal hier heute Morgen die These auf, die wenigsten von uns haben schon das Vollmaß dessen, was wirklich eine biblische Taufe mit dem Heiligen Geist ist, empfangen. Amen. Und ich sage dir, da ist noch mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute es auf der ganzen Welt überhaupt gibt, die schon wirklich das Vollmaß dieser biblischen Taufe im Heiligen Geist empfangen haben. Also zu mir hat Gott die letzten Tage gesagt, hey Georg, streck dich nochmal nach einer ganz, ganz neuen Dimension aus. Und ich habe ganz sicher schon viel erlebt in meinem Leben mit dem Heiligen Geist. Aber ich sage dir, ich glaube, da ist noch mehr. Und ich glaube, es ist für diese Zeit. Also eine neue Welle des Heiligen Geistes ist am Anrollen. Amen. Der Wind des Geistes bläst in einer neuen Dimension und da ist eine neue Welle am Anrollen. Halleluja. Andreas hat es gerade gesagt, da ist dieses Brummen, da ist dieses Krummeln wie bei einem Vulkan, der ausbrechen will. Ja, ich glaube daran. Weißt du, du kannst es nennen das Krummeln des Vulkanes, kannst es nennen das Blasen des Geistes, wie auch immer. Gott ist dabei. Weißt du, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott wirklich Erweckung freisetzen möchte, sein Wirken freisetzen möchte, Durchbrüche freisetzen möchte, wie nie zuvor. Amen. Halleluja. Und deswegen möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen anschauen, zum Anfang, bevor wir dann wirklich auch beten und im Glauben da hineingehen. Zum Anfang möchte ich da ein bisschen hineingehen und dir einige Kennzeichen mitteilen dessen, was es bedeutet, im Heiligen Geist getauft zu sein oder zu werden. Bist du da dabei? Okay, also. Wir fangen an bei der klassischen Stelle, okay? Die Taufe aller Taufen, die erste Taufe der Taufen. Ja, Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und ich lese es mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Das war die Erfüllung der Verheißung, wo Jesus gesagt hat, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Das war Lukas 24, 49. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann heißt es Apostelgeschichte 2, Vers 1, das ist die Erfüllung. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Oh, wir waren letzte Woche auf Madeira und da hatten wir 2 Tage, wo richtig der Wind so richtig gebraust hat. Ich sag's dir, das war echt ein Brausen. Du bist gelaufen, wir sind dann auf so einem Berg spazieren gegangen, du bist gelaufen und du hast einen Schritt gemacht und du hast gespürt, wie der Wind dir den Fuß zur Seite haut. Ja. Also du konntest kaum gegen den Wind stehen. Ja. Und weißt du, ich glaube, dass der Wind des Geistes noch viel, viel stärker ist. Und wenn der Wind des Geistes bläst, das haben wir auf dieser Insel auch gesehen, dann werden die Wellen höher. Amen. Wenn der Wind bläst, werden die Wellen höher. 3-4 Meter hohe Wellen. Wumm, mit einer Gewalt, mit einer Macht. So herrlich anzuschauen. Weißt du, da siehst du die Macht und die Kraft Gottes. Nur willst du natürlich nicht da drin schwimmen. Aber ich sag dir, ich war noch kurz im Wasser gewesen, am Tag, bevor es so richtig heftig wurde. Da waren die Wellen vielleicht so 1,5-2 Meter hoch, ja. Und da hat mich auch eine erwischt und wumm, ich sag dir, war gewaltig. Amen. Das spült dich unter, da musst du Luft anhalten und gucken, dass du bald wieder hochkommst. Ja, Amen. Und ich glaube, ihr Lieben, das, was auf uns zukommt im Heiligen Geist, ist nicht nur eine kleine Welle, sondern ich glaube, es ist ein Tsunami. Es ist ein Tsunami der Kraft Gottes, der alles überspülen will, alles mitnehmen will, mit der Kraft Gottes, mit der Liebe Gottes. Weißt du, nicht einfach nur irgendwo außerhalb, irgendwo in der Welt, sondern ich sage dir, in deinem Leben. Bist du bereit für so eine Welle in deinem Leben? Okay, also, der Wind braust wie ein gewaltiger Sturm. Und dann heißt es, zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Das heißt, nicht aus dem Verstand heraus. In Jerusalem aber hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Das heißt, es war ein Brausen, das gehört wurde. Es war etwas, was sichtbar wurde. Auch für die Menschen, die gar nicht daran geglaubt haben. Es war etwas, was man nicht leugnen konnte. Ja. Das heißt, fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder, Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Das ist eine gute Übersetzung. Die haben doch nur zu viel getrunken. Also, was stellen wir fest bei der Taufe mit dem Heiligen Geist? Erstens, es handelt sich offensichtlich um ein eindeutig übernatürliches Handeln Gottes. Es handelt sich nicht um etwas, was man aktivieren kann. Wir müssen eins verstehen, die Taufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht gleich der Aktivierung der Gabe der Sprachenrede. Das ist wichtig, gerade wenn wir vom pfingstlichen Hintergrund herkommen. Die Aktivierung, weißt du, die Gabe der Sprachenrede kannst du aktivieren, ja, indem du bittest den Heiligen Geist und du öffnest im Glauben deinen Mund und du beginnst in neuen Sprachen zu reden. Du kannst diese Gabe aktivieren und es ist ein Teil der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, definitiv. Ja, du kannst es nicht aktivieren ohne den Heiligen Geist. Ja. Du kannst es nicht rein menschlich aktivieren, sondern du musst es aktivieren durch den Heiligen Geist, aber dennoch, du kannst es aktivieren. Ja, es ist ein Teil der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, genauso wie Prophezeien ein Teil der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, genauso wie Heilung ein Teil der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, genauso wie Liebe ein Teil der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, genauso wie Freude ein Teil der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist. Aber wie von euch wissen, dass auch Freude alleine noch nicht die komplette Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist. Das ist super, wenn du mit Freude erfüllt wirst und wir lieben das und es passiert ja auch immer mal wieder, ja, aus Versehen. Halleluja. Weißt du, das ist wunderbar. Das ist ein Teil der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. ist ein Teil der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn du plötzlich in einen tiefen inneren Frieden reinkommst und du gar nicht weißt, wie dir geschieht und du hast plötzlich einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, als alle Gedanken, als alles, was dich beschäftigen will. Plötzlich bist du in einem Frieden drin, du kommst zur Ruhe in ihm. Das ist eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Amen. Und wir brauchen alle diese Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Und wir brauchen alle diese Gaben mit dem Heiligen Geist. Aber diese Taufe mit dem Heiligen Geist, diese biblische Erfüllung mit dem Heiligen Geist in ihrem Vollmaß ist nochmal eine andere Dimension. Es ist ein eindeutig übernatürliches Wirken Gottes. Das ist das Erste, was wir sagen können. Den Wind hat niemand, es war kein Ventilator, der zu laut gestellt war. Damals hatten sie noch gar nicht Ventilatoren, es war auch keine Klimaanlage übrigens, obwohl sie die sicher gut hätten brauchen können in Jerusalem im Obersaal, schätze ich mal. Aber es war es nicht, weil das hatten sie noch nicht, sondern es war ein eindeutig übernatürliches Wirken Gottes, das da passiert ist. Gott übernahm den Raum. Gott übernahm die Gemeinschaft. Es wurde sogar für Außenstehende sichtbar. Es war eine souveräne Gnade Gottes. Die Jünger wurden übernatürlich heimgesucht, kannst du sagen, vom Herrn. Amen. Sag mal, heimgesucht. Halleluja. Das heißt hier, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und zwar so erfüllt, dass sie nichts anderes mehr sagen konnten, als das, was der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt für mich, und Paulus bestätigt es auch in Epheser 5, 18, das heißt für mich, oder nehme auch noch dazu diesen Schluss dieses Textes, Apostelgeschichte 2, wo es heißt, sie sind doch alle nur betrunken. Das heißt für mich, dass sie so erfüllt und kontrolliert waren vom Heiligen Geist und übernommen waren vom Heiligen Geist, dass gar nichts anderes mehr in ihnen Raum hatte. Weißt du, du musst die Taufe mit dem Heiligen Geist auch immer an ihren Auswirkungen messen. Ich sag mal so, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, getauft wirst mit dem Heiligen Geist und hinterher sind immer noch die gleichen Bindungen, die gleichen Süchte, die gleichen Sünden in deinem Leben voll aktiv, dann kannst du davon ausgehen, entweder das war noch nicht wirklich diese Erfüllung oder nur ein kleiner Teil davon, es ist noch nicht tief genug gegangen, oder aber du bist vielleicht mal tief erfüllt worden, aber du bist wieder völlig davon weggekommen und hast dich wieder mitnehmen lassen vom Geist der Welt. Und du brauchst dringend eine neue Erfüllung. Amen. Jesus hat gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Diese Jünger hier, sie waren so komplett übernommen, so komplett erfüllt, dass alles Alte mit einem Schlag abgeschnitten war. Also die ganze Vergangenheit der Jünger war mit einem Schlag abgeschnitten. Davor waren sie ungelehrte Fischer, jetzt waren sie gewaltige Prediger. Davor waren sie ängstlich und eingeschüchtert nach dem Tod von Jesus. Und jetzt waren sie kühn und mutig. Und stand auf und ganz egal, was die hohen Priester sagten, sie sagten, hey, wir können nicht anders als in diesem Namen reden. Die hohen Priester sagten zu ihnen, hey, ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Botschaft erfüllt. Sie sagen, genau, und wir machen weiter so. Amen. Halleluja. Kühnheit und Mut waren Kennzeichen, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und du fürchtest dich noch davor, anderen Menschen Zeugnis von Jesus zu geben, da ist diese Unsicherheit, da ist diese Angst, was auch immer, weißt du, dann brauchst du mehr. Amen. Dann ist noch nicht tief gegangen oder du bist wieder davon weggekommen, wie auch immer. Aber dann brauchst du mehr von dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Ich habe ein paar Zeugnisse heute Morgen einfach, ich habe so ein paar Sachen rausgesucht für dich. Einfach so Beispiele auch aus nicht so langer Vergangenheit. Hier habe ich ein Zeugnis von Rodney Howard Brown, der Ende der 80er Jahre eine starke Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt hat und dadurch dann Anfang der 90er Jahre zu einem Auslöser für ein damals starkes Pfingstwirken, Ausgießung des Heiligen Geistes wurde. Unter anderem Toronto wurde mit indirekt dadurch auch initiiert. Und er schreibt hier, wie er seine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hat, nachdem er dafür gebetet hatte, sich ausgestreckt hatte und er dann empfangen hat, heißt es hier, ich war so sehr vom Wein des Heiligen Geistes berauscht, dass ich buchstäblich nicht mehr ganz ich selber war. Das Feuer Gottes durchlief mein ganzes Sein und hörte einfach nicht auf. Ich begann zu verstehen, warum wir einen verherrlichten Körper brauchen, wenn wir in den Himmel kommen. Wenn das Natürliche mit dem Übernatürlichen in Verbindung kommt, dann muss sich etwas verändern. Und es ist nicht das Übernatürliche, das sich verändert. Durch diese Begegnung mit dem Herrn wurde mein Leben von jenem Tag an radikal verändert. Amen. Kannst du sehen, diese Dimension der Übernahme, weißt du, tief hinein, weißt du, in das Innerste des Menschen, diese Begegnung mit dem Heiligen Geist, dieses Feuer des Heiligen Geistes, diese, wow, diese Kontrolle des Heiligen Geistes. Und übrigens, jeder Bericht über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist wieder anders. Das ist auch wichtig. Also du sollst dich jetzt nicht nach der Erfahrung, die dieser Mann hatte, ausstrecken, sondern du sollst dich nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Amen. Du sollst dich nicht nach einer bestimmten Salbung ausstrecken, sondern du sollst dich nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Weil er begegnet jedem in einer anderen Weise. Und gleichzeitig gibt es aber Kennzeichen, was allen diesen Erfüllungen gemeinsam ist. Und eines dieser Kennzeichen ist die Übernahme völliger Kontrolle bis hin zum Sprachzentrum, das übernommen wird. Und ihr wisst ja, biblisch gesehen ist die Zunge ein sehr wichtiges Glied. Ja. Jakobus 3 heißt es, ein kleines Glied, aber sehr wichtig, weil mit dem kannst du einen ganzen Waldbrand entzünden. Ja. Das heißt, es ist extrem wichtig, wer die Kontrolle über dein Reden hat, wer die Kontrolle über dein Sprechen hat. Bist du es? Ist dein Fleisch? Ist es deine Seele? Sind es andere Menschen? Ist es Geister? Was auch immer? Oder ist es eben der Heilige Geist? Halleluja. Sag mal, volle Kontrolle. Halleluja. Und wie gesagt, Sprachenrede ist noch nicht alles, es ist ein Teil. Ja. Frank Bartleman, einer der Pioniere der Azusa Street Ausgießung, der dieses Buch geschrieben hat, Feuerfeld in Los Angeles, hat diesen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Geistestaufe besteht nicht nur aus Zungenreden. Rodney Howard Brown hat gesagt, nach seiner Erfüllung, eins muss klar sein, der Heilige Geist ist eine Person, nicht eine Sprache. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Manche denken, das hieße, ihr werdet die Sprachenrede empfangen. Doch es gibt heutzutage viele sprachenredende Gläubige, die sehr wenig geistliche Kraft haben. Woran liegt es? Weil teilweise durch manche theologischen Ausrichtungen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist verengt worden ist auf eine Gabe. Wenn du in Sprachen redest, dann bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann brauchst du nichts mehr. Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Wenn du so empfangen hast wie die Jünger damals, dann brauchst du erstmal nichts mehr. Aber dann bist du so voll, dass du eh nicht mehr laufen kannst und dass du bist so kontrolliert vom Heiligen Geist, dass du eh sagst, Herr, nicht mehr. Ich kann es nicht mehr aushalten, ich brauche einen verherrlichten Körper, sonst gehe ich hoch. Okay? Charles Finney, von dem wir auch schon gehört haben bei der Lehre über Erweckung, war ein Mann, der starke Erweckungen ausgelöst hat im 19. Jahrhundert. Das war noch bevor überhaupt im Leib Christi das Bewusstsein für die Gabe der Sprachenrede aufgekommen ist. Er hat Erweckung ausgelöst, beziehungsweise Gott hat durch ihn Erweckung ausgelöst und am Anfang dieser Erweckung, die Gott durch ihn ausgelöst hat, stand die Taufe im Heiligen Geist. Ja? Und er schreibt hier, soeben war ich im Begriff, mir einen Stuhl zu holen, da war ein junger Mann, um 30 oder so, soeben war ich im Begriff, mir einen Stuhl zu holen, um mich an den Kamin zu setzen, da strömte plötzlich der Geist Gottes auf mich nieder und überflutete mich ganz und gar, nach Geist, Seele und Leib. Ohne dass ich je von einer Geistestaufe gehört, geschweige denn eine solche für mich erwartet oder erfleht hatte. Es war mir, als stehe ich unter dem Einfluss eines elektrischen Stromes, der mir durch und durch ging. Liebeswelle auf Liebeswelle schien sich über mich zu ergießen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es war wie ein Lebenshauch von oben und ich fühlte mich wie von unsichtbaren Schwingen hin und her bewegt. Die wunderbare Liebe, die sich in mein Herz ergoss, lässt sich nicht mit Worten schildern. Ich weinte laut vor Freude, ja musste meinen Gefühlen schließlich durch Schreien Ausdruck geben, denn sie drohten mir das Herz zu zersprengen. Unaufhörlich wogte es über mich hin, bis ich endlich ausrief, wenn es so weitergeht, muss ich sterben, halte inne, Herr. Und doch fürchtete ich mich nicht im geringsten vor dem Tode. Halleluja. Und dann schreibt er von dem zweiten Schub, als ich am nächsten Morgen erwachte, also nach diesem Erlebnis, als ich am nächsten Morgen erwachte, schien die Sonne hell in mein Zimmer. Beim Anblick der goldenen Strahlen, die sich durch das Fenster ergossen, wurde mir ganz eigentümlich zumute und ich empfing abermals eine Geistestaufe, genau in der gleichen Weise wie abends zuvor. Ich kniete in meinem Bett nieder und weinte laut, völlig überwältigt von der Kraft Gottes, die mich durchströmte. Wie ein leiser Vorwurf klang es aus dem Wehen des Geistes heraus. Willst du noch zweifeln? Kannst du noch zweifeln? Nein, rief ich, ich kann nicht, ich will nicht zweifeln. In dem Augenblick war mir alles klar geworden und es wäre mir tatsächlich unmöglich gewesen, ferner zu zweifeln, dass der Geist Gottes Besitz von mir genommen hatte. Amen. Sag mal, Besitz genommen. Also der Heilige Geist ist eine Person und diese Person will tatsächlich Besitz von dir ergreifen. Weißt du, es gibt in dieser Welt gibt's menschliche Personen und menschliche Einflüsse und Ideologien, die auch Besitz von Menschen ergreifen wollen. Aber ich sage, es gibt nur einen, der legal das Recht dazu hat, von dir Besitz zu ergreifen. Und das ist der Heilige Geist, weil von ihm sagt Jesus, was er euch sagen wird, das hat er von mir. Er wird von dem Meinen nehmen und er wird mich verherrlichen. Er wird Jesus groß machen. Er wird den Vater verherrlichen. Das heißt, er ist der vom Vater und von Jesus gesandte Geist. Er ist der Einzige, dem wir das Recht geben sollten, von uns Besitz zu ergreifen. Aber wirklich Besitz ergreifen. Also es gibt Menschen, die gehen in Konzerte und in diesen Konzerten mit dämonischen Inspirationen ergreifen Geister von ihnen Besitz. Ja, du kannst es manchmal, du kannst Berichte darüber sehen, wo Leute wirklich dann von Aggression übernommen werden oder wo sie einfach völlig durchdrehen, ja, einfach durch den Einfluss des Geistes, der da wirkt. Aber das ist nicht der Heilige Geist, sondern das ist ein dämonischer Geist. Aber es ist ein Besitz ergreifen. Weißt du, und Gott hat nicht weniger verdient als Dämonen. Hört ihr euch zu? Gott hat nicht weniger verdient als Dämonen von uns. Das heißt, wenn Menschen in der Welt sich Dämonen öffnen, damit sie Besitz von ihnen ergreifen, wie viel mehr hat Gott es verdient, dass wir ihm den Raum geben, dass er von uns Besitz ergreift? Verstehst du? Okay? Wie viel mehr darf Gott von dir Besitz ergreifen, wenn Dämonen sogar schon Anspruch erheben, von Menschen Besitz zu ergreifen. Und wenn Menschen sogar das zulassen. Weißt du, was müssen wir für Leute sein als Christen? Also da können wir nicht laue Christen sein, die so durchs Land laufen und sagen, ja, hallo, ich bin auch Christ, ich glaube auch das, was in der Bibel steht, aber da ist keine Power dahinter. Also der Teufel hat auch Power. Und er ist in der Welt gewaltig unterwegs und gewaltig am Rühren. Ja? Er versucht überall seine dämonische Fratze zu implementieren, ja? Kontrolle zu übernehmen, ja? Sei es durch solche dämonischen Konzerte, sei es durch irgendwelche Shows, sei es durch Fernsehen, Internet, was auch immer. Überall versuchen dämonische Geister Besitz von Menschen zu ergreifen. Und viele Christen schlafen immer noch und sagen, ja, Hauptsache wir sind schön fromm und glauben alles, was in der Bibel steht. Also, und es ist gut, dass du alles glaubst, was in der Bibel steht, und das ist auch wichtig, weil da steht nämlich das drin, was ich dir heute predige. Aber es ist auch wichtig, dass wir die Kraft haben, das, was in der Bibel steht, zu verkünden, weiterzugeben und darin zu leben und darin zu gehen und dass wir vom Geist der Bibel beherrscht sind. Amen. Halleluja. Weißt du, ein weiteres wichtiges Kennzeichen der Taufe mit dem Heiligen Geist an Pfingsten und überhaupt auch im Nachgang nach Pfingsten war, dass jeder, der diese Taufe empfing, in einer neuen Dimension bevollmächtigt war, das Evangelium zu verkünden. Amen. Vollmacht ist ein Zeichen für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ihr aber werdet Kraft empfangen, Dynamis empfangen, Power empfangen, Vollmacht empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Weißt du, da ist eine Dynamik drin. Eine echte Taufe mit dem Heiligen Geist treibt dich immer vorwärts. Sie treibt dich immer voranzugehen. Sie treibt dich immer weiter. Sie lässt dich nie stehen bleiben. Eine echte Taufe im Heiligen Geist lässt niemals zu, dass du an irgendeinem Ort in deiner Bequemlichkeitszone irgendwie stehen bleibst und da drin bleibst. Er lässt es niemals zu. Die Taufe im Heiligen Geist ist ein Dynamit, das dich vorwärts treibt. Johannes 7,38 hat Jesus gesagt, alle die, die an mich glauben, wie die Schrift sagt, aus ihrem Innersten werden was? Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme und Ströme lebendigen Wassers. Ströme, Ströme, Halleluja, Ströme. Fließen Ströme lebendigen Wassers aus deinem Innersten hervor oder bist du noch irgendwie, ist da noch der Pfropfen drauf? Der Stöpsel drauf? Heute muss er weg, der Stöpsel. Ja, das ist wie beim Vulkan, bevor der ausbricht, muss der Stöpsel weg. Ja, der ist gestöpselt und dann, bevor er austritt, hebst du die Decke und dann geht es richtig los. Halleluja, Vollmacht, Vollmacht, Zeichen und Wunder. Weißt du, die Taufe mit dem Heiligen Geist war dafür verantwortlich, dass sich an einem Tag 3000 Menschen zu Jesus bekehrt haben. Die Taufe im Heiligen Geist war dafür verantwortlich, dass der Schatten von Petrus die Kranken heilte. Die Taufe im Heiligen Geist war dafür verantwortlich, dass dann das Gemeindewachstum ein paar Wochen später auf 5000 Männer allein gegangen ist. Die Taufe im Heiligen Geist war dafür verantwortlich, dass der Lahme an der schönen Pforte geheilt worden ist. Apostelgeschichte 3 und so weiter, du kannst alles in Apostelgeschichte nachlesen. Ja. Die Taufe im Heiligen Geist war dafür verantwortlich, dass die Bibel sagt, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Weißt du, einfach irgendwo hinzugehen und zu sagen, Jesus ist auferstanden, das nimmt dir noch nicht unbedingt jeder ab. Sag, okay, kann ja jeder sagen, dass da einer auferstanden ist. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber ich sage dir, wenn du mit Kraft kommst und demonstrieren kannst, was diese Auferstehung bewirkt, die Kranken heilen, die Dämonisierten befreien, die Toten auferwecken, auch jetzt noch hier, weißt du, dann müssen Leute sagen, hey, vielleicht ist ja doch was dran an dieser Auferstehung. Amen, dann ist Kraft dahinter. Sie demonstrierten mit Kraft die Realität der Auferstehung. Also ich will demonstrieren, dass Jesus auferstanden ist. Ich will nicht nur davon reden, ich will es demonstrieren, weil ich weiß, die Menschen in der Welt brauchen eine Demonstration. Jesus hat schon gesagt, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben. Wie ist es mit dir? Fließen diese Ströme schon volle Kanne in dir? Halleluja. Amen. Oder kannst du noch mehr gebrauchen? Weißt du, diese Taufe, die sie empfingen, das hielt auch nicht nur einen Tag an. Es hielt nicht nur einen Tag an, sondern es strömte und strömte und strömte. Jahre, Jahrzehnte. Ja, sie wurden immer wieder mal neu erfüllt, das brauchen wir, absolut. Aber es ist nicht so, dass du diese Dimension von Erfüllung jeden Tag wieder neu brauchst. Weil es geht auch nicht um das Erlebnis. Also das ist wichtig, dass du es verstehst, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also ich glaube, dass wir in der Kraft Gottes vieles erleben können mit Gott. Und ich glaube, Gott erlaubt uns auch oft einfach Spaß zu haben mit ihm. Das ist auch gut. Ja. Deswegen erzähle ich manchmal Witze, auch wenn manchmal Leute sagen, was erzählst du mir so dumme Witze? Sag doch mal eine ernste Botschaft. Aber weißt du, der Heilige Geist erlaubt uns durchaus Spaß mit ihm zu haben, auch mit seiner Kraft, weißt du? Wir dürfen es genießen, aber wir sollten nicht diejenigen sein, die am Ende des Tages das Erlebnis an sich suchen, sondern wir sollten diejenigen sein, die ihn suchen, den Heiligen Geist suchen, die Kraft dahinter suchen, die Intimität mit ihm, das Feuer in ihm, weißt du, dieses Brennen in ihm. Also John G. Lake hat, es ist auch ein starkes Zeugnis, er sagt hier, kurz nach meiner Taufe im Heiligen Geist, ja, der hat es in der Azusa Street erlebt, kurz nach meiner Taufe im Heiligen Geist begann dieser ein Werk in mir mit der Absicht, mir das Wesen Jesu Christi zu offenbaren und sein Bild in mir hervorzubringen. Durch diese Unterweisung im Stillen und das Wirken des Heiligen Geistes erwachte in mir eine große Liebe für die Menschheit. Ich sah die Menschen mit neuen Augen. Das Verlangen, die Botschaft Christi zu verkündigen und seine Kraft zu retten und zu segnen, zu beweisen, wuchs in meiner Seele, bis sich mein Leben durch diese überwältigende Leidenschaft völlig geändert hatte. bis zu dem Punkt hin, wo er eines Tages zu seinem Chef ging. Er war ja angestellt in einer Firma, hat extrem gut Geld verdient. Ich glaube, es war Immobilien oder was. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er extrem gut Geld verdient. Und eines Tages war dieses Drängen in ihm, dieses Feuer einfach der Menschheit zu dienen, so stark, dass er hingegangen ist zu seinem Chef und gesagt hat, hier sind die Schlüssel oder was auch immer. Ich kündige, ich gehe in den vollzeitlichen Dienst für Gott. Und sein Chef sagte zu ihm, hey, überleg dir das nochmal, Lake. Ich lege dir nochmal ein paar Riesen drauf auf dein Gehalt. Überleg dir das nochmal, Lake. Sagte, nein, muss ich mir nicht überlegen. Sagte der Chef zu ihm, okay, in 3 Monaten wirst du wieder da sein. Und dann sage ich dir, okay, die Stelle ist noch frei. Ich werde dich auch in 3 Monaten noch nehmen. Lake sagt, ist alles gut, ist gegangen und nie wieder zurückgekehrt. Amen. Weil das Feuer des Heiligen Geistes stärker war. Amen. Weil dieses Verlangen stärker war. Halleluja, weil da etwas in ihm passierte, ein Brennen in ihm war, weißt du, das ihm wichtiger war, das ihm wichtiger war als alles Geld der Welt. Amen, er ist mit nichts in der Tasche so nach Südafrika gegangen, um dort Erweckung auszulösen. Wusste ja noch nicht, dass Erweckung kommen würde, aber einfach durch die Taufe im Heiligen Geist. Ja? Ich erinnere mich noch an die Geschichte, wo er da auf dem Schiff war und er wusste, er hatte gerade das Geld für die Überfahrt, das hatte er noch bekommen, und er wusste nicht, wie er das Geld, ich glaube, für das Einreisevisum bekommen soll, ja, in Südafrika. Da braucht er ein Visum irgendwie, ein Einreiseding, wusste nicht, kein Geld gehabt, ja. Ist an Land gegangen und ich glaube, gerade in dem Moment, wo er sich in die Schlange angestellt hat, um da sein Visum zu bezahlen, kam einfach irgendjemand, den er überhaupt nicht kannte, auf ihn zu und sagte, ich habe den Eindruck, ich soll ihm das geben. Und es war der Betrag, den er brauchte. Und so ist er weitergegangen. Und so hat er Gott erlebt. Weißt du, sowas ist nur möglich durch die Taufe im Heiligen Geist. Das ist nur möglich, wenn du getrieben bist von dieser Kraft Gottes. Wenn du übernommen bist von einer Leidenschaft. Also so ein Lebensstil zu leben, da muss eine Leidenschaft dahinter sein. Und weißt du, diese Taufe im Heiligen Geist, und ich glaube, jeder von uns hier zumindest vor Ort, ich weiß nicht, wie es über Livestream ist, aber fast die meisten hier vor Ort haben sicher schon ein Maß der Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, ein Maß von dieser Taufe im Heiligen Geist erlebt. Aber ich kann es dir nicht anders sagen, aber ich glaube wirklich, dass da etwas kommen ist, was uns nochmal alle in eine ganz andere Dimension katapultiert. Amen. Bist du da dabei? Halleluja. Pass auf, ich lese dir noch was vor. Frank Bartleman, ja, Azusa Street, in seinem Buch, Seite 103, ja, kannst du es nachlesen, Feuerfeld in Los Angeles. Ja, da schreibt er, wie er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Er war ja auch davor, er war ein starker Beter, er war stark im prophetischen Dienst auch. Und dann kam er in die Azusa Street und dann hat er dort diese Taufe empfangen, diese richtig radikale Erfüllung. Und er schreibt jetzt hier, dadurch, das heißt also durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wurde der Weg frei für eine ganz neue Dimension des Heiligen Geistes in meinem Dienst. Der Geist Gottes begann auf neue Weise durch mich zu strömen. Predigten mit einer Salbung, wie ich sie nie gekannt hatte, wurden mir spontan geschenkt, von Gott selber eingegeben und durch den Heiligen Geist erleuchtet. Sie besaßen eine Durchschlagskraft, die die Menschen einfach überführte. Und dann 2 Seiten weiter schreibt er, bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich mein Dienst weitgehend auf Fürbitte und Weissagung beschränkt. Nun aber sollte es vorwärts gehen. Als für mich der Tag der Pfingsten erfüllt war, wurde der Durchfluss frei und das lebendige Wasser sprudelte hervor. Die Tür meines Dienstes sprang auf, als die Hand des allmächtigen Gottes sie berührte und der Heilige Geist konnte auf neue und viel gewaltigere Weise in mir zum Zug kommen. Amen. Halleluja. Wie viele von euch wollen das, dass der Heilige Geist in einer neuen, noch viel gewaltigeren Weise in ihnen zum Zug kommt? Halleluja. Halleluja. Charles Finney, von dem ich gerade vorgelesen habe, wie er diese Taufe erlebt hat, schreibt eine Seite weiter, nachdem er diese Taufe erlebt hat, sagt er, mit der Geistestaufe, die ich empfangen, hatten alle Dinge dieser Welt, nämlich Ehre, Ansehen, Reichtum und irdische Vergnügungen, ihren Reiz für mich verloren. Jesus füllte mein ganzes Herz aus und ich wusste mir keine liebere Beschäftigung, als Seelen für meinen Heiland zu gewinnen. Unter diesem Eindruck verließ ich das Haus, wo er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, um mich sogleich an die Arbeit zu machen. Jeder, und das ist dann die Folge, das kannst du dann in den Seiten danach nachlesen, jeder, mit dem Finney an dem Tag gesprochen hat, der Taufe mit dem Heiligen Geist, hat sich bekehrt. Jeder. In Windeseile hat sich im ganzen Ort Überführung breit gemacht. Die Jugend wurde erweckt. Und Fini schreibt dann zwei Seiten weiter, er sagt, das Werk breitete sich unter allen Schichten der Bevölkerung aus, ja sogar bis in die Umgegend des Städtchens. Das Herz war mir so voll, dass ich über eine Woche lang kaum das Bedürfnis hatte, zu schlafen oder zu essen. Auch seine ganze Familie hat sich im Handumdrehen bekehrt. Er ist nach Hause gekommen, in das Haus seines Vaters, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sein Vater ist ihm entgegengekommen, hat ihn begrüßt und Fini hat nur gesagt, in diesem Haus habe ich noch nie ein Gebet sprechen hören. Ich glaube, hier ist dringend an der Zeit, dass hier Buße getan wird. Und der Vater sofort Buße getan, Jesus empfangen und die ganze Familie sich bekehrt. Halleluja, das solltest du nur tun, wenn du vom Heiligen Geist getrieben bist. Amen. Also mit anderen Worten, die Salbung, oder die Salbung von Pfingsten, also die Taufe mit dem Heiligen Geist, war letztendlich eine Erweckungssalbung. Amen. Die Erweckung unmittelbar ausgelöst hat. Ja, Petrus dann mit dieser Taufe im Heiligen Geist auf sich wird gerufen nach Caesarea zu den Heiden. Cornelius sagt zu ihm, sprich einfach zu uns, was du zu sagen hast. Petrus fängt einfach an zu reden und zu sagen, dass Jesus auferstanden ist. Und während er das sagt, fällt der Heilige Geist auf die Heiden, einfach so, ohne dass ihnen jemand die Hand aufgelegt hat. Und sie fangen einfach an, in Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gibt. Einfach so. Also das ist die Taufe im Heiligen Geist, die ist extrem ansteckend. Also Coronavirus war nichts dagegen, gegen diese Taufe im Heiligen Geist. Extrem ansteckend. Amen. Und du musst keinen Abstand halten. Halleluja. Also, zum Schluss. Wie komme ich an die Taufe im Heiligen Geist heran? Wie von euch wollen das wissen? Wie komme ich heran an die Taufe im Heiligen Geist? Zuerst, mach dir bewusst, was Jesus gesagt hat über das Empfangen des Heiligen Geistes. In Lukas 11, Vers 9, er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende, sag mal jeder Bittende, jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Und um das zu bekräftigen, sagt er noch, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Amen. Das heißt, es gibt eine klare Verheißung für unser Bitten. Ja, es gibt eine klare Verheißung, die dir Glauben gibt, dass wenn du bittest, dass du empfängst. Wenn du suchst, wirst du finden. Wenn du anklopfst, dann wird dir aufgetan werden. Warum? Weil wenn du mit der richtigen Haltung suchst und mit der richtigen Haltung bittest, dann wird in dir aus dieser Haltung heraus der Glaube Gottes in dein Herz hineinkommen und er wird das bewirken, worum du gebeten hast. Also der Schlüssel ist, dass du von dir selber loslässt. Der Schlüssel ist, dass du erstens erkennst, dass du eine biblische Erfüllung mit dem Heiligen Geist braucht. Jeder Christ in diesem Land braucht es unbedingt. Weißt du, wir haben alles getan und versuchen es immer noch teilweise als Leib Christi, den Mangel an Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu kaschieren durch Programme, durch gute Strategien, durch perfekte Gottesdienste, durch perfekt abgezirkelte Versammlungen und was auch immer, ja, wo wir die Botschaft verpacken, sodass sie auch noch dem Letzten irgendwie angenehm wird. Aber weißt du, das ist nichts anderes als der Versuch, letztendlich das, worum es eigentlich geht, zu ersetzen. Und das, worum es eigentlich geht, ist, war noch nie. Weißt du, Jesus hat nicht seinen Jüngern gesagt, hey, setzt euch in Jerusalem zusammen, bildet ein Komitee und überlegt euch, wie ihr richtig gute Gottesdienste feiert, um die Menschen in Jerusalem zu erreichen und dann verkündet ihnen dort, dass ich auferstanden bin. Es war nicht das. Er hat nicht gesagt, hey, betet zusammen darüber, was die richtige Strategie ist, wie man Jerusalem einnimmt für das Evangelium, wie man das jüdische Volk evangelisiert. Das war nicht das, was Jesus gesagt hat, sondern er hat gesagt, hey, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Taufe im Heiligen Geist. Ihr werdet mit Kraft erfüllt werden. Und das wird die Sache erledigen und nichts anderes. Die Kraft Gottes wird es erledigen und nicht unsere Programme. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Glory, wo war ich? Kraft. Halleluja. Ich wollte noch irgendwas sagen, es wird schon noch kommen. Ja. Halleluja. Ich merke schon, der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle über meinen Gedanken. Ja, hier haben wir es. Frank Bartleman, Seite 106. Dieses Phänomen, also der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Taufe mit dem Heiligen Geist, tut der menschlichen Vernunft unbedingt Gewalt an. Es zwingt dazu, diesen Teil der Persönlichkeit zeitweilig auszuschalten. Also wir werden manchmal noch im Leib Christi gelehrt, ja, wir müssen auch schlau sein, wie wir die Botschaft richtig verpacken, wir müssen uns das gut überlegen, wie wir das machen, was ist die beste Strategie. Nein, weißt du, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erzwingt genau, dass wir das loslassen. Amen, dass wir wegkommen von uns selber und dass wir beginnen, uns zu verlassen auf ihn. Weißt du, in dem Moment, wo du loslässt von dir selber, kann der Glaube Gottes in dir Raum gewinnen. Kann die Dimension Gottes in dir Raum gewinnen. Jesus hat gesagt, hab Glauben Gottes. Wie willst du denn das machen durch irgendein Programm? Irgendein Programm zum Glauben Gottes? Wie kriege ich Glauben Gottes? Das kann nur Gott machen. Aber weißt du, du kannst dich ihm hingeben, du kannst ihn bitten, du kannst ihm deine Vernunft geben, du kannst ihm dein Herz geben, du kannst ihm deinen Verstand geben. Ja, er zwingt dich dazu, hier, ich lese weiter, Bartleman, es zwingt dich dazu, diesen Teil der Persönlichkeit zeitweilig auszuschalten. Dabei ist die Vernunft das Letzte, was man aufgeben möchte. Das ist genau das, der Leib Christi versucht so lange vernünftig unterwegs zu sein, bis er alle Möglichkeiten der Vernunft ausgeschöpft hat und an den Punkt kommt, wo er merkt, oh, ich glaube, jetzt hilft uns wirklich nur noch der Heilige Geist weiter. Anstatt gleich von Anfang an allein darauf zu setzen. Es wäre schlauer, versparen wir uns viel Zeit, Kraft, Ressourcen und vor allen Dingen haben wir viel mehr Erweckung im Land und können viel mehr bewirken. Amen. Wenn wir gleich von Anfang an darauf setzen, worauf es eigentlich ankommt. Ihr sollt in Jerusalem warten. Und übrigens, genau das wollte ich vorher noch sagen, jetzt kommt es mir wieder. Warten, dieses Wort warten im Griechischen, wo Jesus sagt, wartet in Jerusalem, heißt nicht im Sinne von passiv da sitzen und sagen, okay, warten wir mal, schauen, was passiert. Machen wir so unsere normalen Geschäfte, geben denen einfach so nach. Und ja, okay, und irgendwann, wenn Gott einfällt, dann wird er uns schon mit dem Heiligen Geist taufen. Nein, dieses griechische Wort warten, perimenein, heißt so viel wie erwarten, erwartungsvoll ausstrecken. Das ist eigentlich das, was Jesus sagt, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Sucht und ihr werdet finden. Haltet euch bereit. Ja, seid empfangsbereit. Die Jünger sind diese 10 Tage in Jerusalem von Himmelfahrt bis Pfingsten nicht nur irgendwo auf der Couch gelegen im Obersaal und haben gesagt, ja, schnarch, schnarch, Petrus, ist der Heilige Geist schon gekommen? Oh nee, noch nicht, schnarch mal weiter. Nein, sie haben sich ausgestreckt. Sie haben sie ausgestreckt, sie waren in dieser erwartenden Haltung, sie waren in dieser Hingabe, sie waren in dieser, ja, ich sag mal, in diesem, wie Andreas vorher sagte, in dieser heiligen Unruhe, in dieser heiligen Erwartung, da passiert was. Amen, im Glauben. Aber es war nicht ihr Verstand, der ihnen irgendwie sagte, was sie tun sollten, sondern sie gaben sich hin. Verstehst du? Das ist entscheidend, nicht der Verstand. Ja, der Verstand, sagt Bartleman, ist bei dieser Übung, so sagt er, ist bei dieser Übung völlig unwirksam. Es ist einfach übernatürlich. Wir können es von niemandem verlangen, diese Sache zu akzeptieren oder zu begreifen, der nicht bis in die tiefsten Tiefen einer totalen Auslieferung seines eigenen Verstandes und bis zur völligen Hingabe seiner menschlichen Vernunft vorgestoßen ist. Kannst du sehen? Willst du da vorstoßen? Willst du vorstoßen bis zur totalen Auslieferung deines eigenen Verstandes und zur völligen Hingabe deiner menschlichen Vernunft? Bartleman sagt, ohne diese geht es nicht. Eine Kluft ist zu überqueren, um von der Vernunft zur Offenbarung zu gelangen. Es ist das Prinzip, das der Geistestaufe zugrunde liegt. Alles Eigene muss abgelegt worden sein. Shakarabasi kababababandadadadada. Halleluja. Kurikababasi. Shikibaba. Kushibaba. Shagalaga. Kurururururu. Weißt du, als die Azusa Street Erweckung begonnen hat, da hat die Zeitung von Los Angeles über die Erweckung in der Azusa Street geschrieben und hat gesagt, ein sinnloses Gebrabbel und Geschrei findet statt und sie nennen das Gottesdienst. Ja, also, musst mal lesen, du kannst den Artikel, kann man auch noch finden. Ja, vernichtend, wirklich vernichtend. Sie haben 0,0 verstanden, was passiert ist. Ja, aber es muss für Außenstehende, wenn sie noch im Verstand waren, wirklich erschreckend gewirkt haben. Ich habe es jetzt nicht da, ich würde es gerne vorlesen, weil das ist wirklich genial, das ist, was die Los Angeles Times damals, oder wie die hieß, da die Zeitung geschrieben hat. Ja. Da siehst du, weißt du, das ist genau das, was in der Apostelgeschichte passiert ist. Die sind doch alle nur betrunken. Ja, verrückt. Weißt du, bist du bereit, dich Gott bis zu diesem Punkt hinzugeben, wo du vor der Welt als verrückt giltst? Das ist tatsächlich der Punkt. Das ist der Punkt, wo die Taufe im Heiligen Geist einsetzt. Vor diesem Punkt setzt es noch nicht wirklich ein. Vor diesem Punkt hast du noch selber die Kontrolle, du hast selber die Vorstellung, du hast, okay, so und so, ja, das und das, vielleicht passiert das und das, vielleicht legt mir einer die Hand auf und dann falle ich um, okay, schön, das kenne ich schon, super. Oder vielleicht zittere ich auch ein bisschen, habe ich auch schon erlebt, das fühle ich mich noch sicher. Ja. Verstehst du? Aber weißt du, der entscheidende Punkt passiert da, wo du dich nicht mehr sicher fühlst. Ja, das ist eine gute Predigt, um alle sicherheitsorientierten Christen zu vertreiben. Halleluja. Ja, es ist nicht die klassische Predigt für Gemeindewachstum. Also in den Büchern, so habe ich Gemeindewachstum, stehen andere Sachen drin. Interessant, ich habe einige von den Büchern gelesen, aber ich habe sehr wenig darüber gefunden in diesen Büchern über die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe vor allen Dingen viel Strategien gesehen und wie du deine Predigt so machst, dass du möglichst viel Menschen erreichst, indem du der Gruppe noch ein kleines Ding hinwirfst und der Gruppe noch, damit die sich auch noch wohlfühlen und die dann auch noch und denen sagst du auch noch was, damit die sich auch noch willkommen fühlen und so weiter. Ja, und vor lauter Überlegen, wem ich alles noch gefallen muss, bin ich so sehr im Verstand, dass der Heilige Geist überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Ja. Shakalabagaba. Halleluja. Also, du erkennst, wo du eine Taufe brauchst. Zweitens, du gibst dich dem Heiligen Geist hin. Du bittest ihn auch um Vergebung, wo du ihn vielleicht betrübt hast oder wo deine Worte ihn betrübt haben oder wo irgendwelche Dinge einfach in deinem Leben ihm nicht Raum gemacht haben. Bitte ihn um Vergebung. Ja? Tu Buße. Kehr um, ja, und entscheid dich, ihn nicht mehr zu betrüben. Das ist eine gute Voraussetzung, da fühlt er sich mehr willkommen. Wir sollten einen Raum machen dafür, dass der Heilige Geist sich willkommen fühlt in der Gemeinde. Wir sollten nicht Raum dafür machen, dass sich die Sünde mehr willkommen fühlt in der Gemeinde, sondern wir sollten Raum dafür machen, dass sich der Heilige Geist mehr willkommen fühlt. Ja, manche Strategien gehen auch darauf hin, manche Kirchenstrategien gehen darauf hin, dass sich möglichst die Sünde auch noch wohlfühlt. Sie sagen zwar der Sünder, aber sie meinen die Sünde. Ja, der Sünder soll willkommen sein in der Gemeinde, aber nicht die Sünde. Amen. Sondern der Heilige Geist muss willkommen sein. Okay, ja, preis den Herrn. Ich weiß gar nicht, ob wir das veröffentlichen können heute. Okay, schauen wir mal. Okay, tu Buße. Tu Buße, entscheide dich für den Heiligen Geist. Okay? Und dann, auch ein wichtiger Punkt übrigens, wenn du noch nicht im Wasser getauft bist, aufgrund deines Glaubens, entscheide dich für die Taufe. Da ist die Verheißung drauf. Apostelgeschichte 2,38. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sagten die Leute an Pfingsten, als sie die Predigt von Petrus hörten. Und Petrus sagte, tut Buße und lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, da ist offensichtlich etwas, auch bei der Wassertaufe, was wichtig ist, um die Bahn zu machen für den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19,1 kam Paulus zu einigen Jüngern in der Ephesus-Gegend und er fragte sie und sagte, als ihr gläubig geworden seid, habt ihr denn da den Heiligen Geist empfangen? Und sie antworteten und sagten, ja, wir wissen gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Zweite Frage, die Paulus ihnen gestellt hat, war, ja, auf was seid ihr denn getauft? Und dann sagten sie, ja, wir sind auf die Taufe des Johannes getauft. Und dann sagt Paulus, ja, Johannes hat getauft im Wasser zur Buße. Aber jetzt ist Jesus gekommen und ihr müsst auf den Namen Jesus getauft werden, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und dann werden sie getauft im Wasser auf den Namen Jesus. Paulus legt ihnen die Hände auf und bumm, werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, fangen in Sprachen zu reden an und zu prophezeien. Interessant, ja? Also wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Du kannst dich anmelden, wir taufen wieder. Ich weiß nicht genau, wann ist die nächste Taufe? Ende Juni, glaube ich. Genau, Juni. 29. Juni, glaube ich, ja, genau. in Hamburg Anfang Juli. Wenn du aus der Hamburger Gegend kommst, haben wir in Hamburg haben wir Anfang Juli eine Taufe. Hier Ende Juni. Okay? Also, lass dich taufen. Okay. Und dann glaube, dass du empfängst. Glaube, dass du empfängst. Galater 3, 13 ist noch eine wunderbare Stelle. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das heißt, du empfängst durch Glauben. Und jetzt sage ich dir noch was, was auch ganz wichtig ist, bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bevor wir uns ausstrecken. Glaube ist nicht Gefühl. Amen. Glaube ist auch nicht ein sichtbarer Erweis. Deswegen vergleich nicht deine Taufe mit dem Heiligen Geist mit der Taufe von anderen. Die Erweise im Sichtbaren, die werden kommen natürlich, das habe ich vorher gesagt, es ist ein übernatürliches Geschehen, das heißt, da passiert immer was. Aber du solltest nicht auf das fixiert sein, was passiert, sondern du solltest auf ihn fixiert sein. Dein ganzes Verlangen sollte darauf gerichtet sein, eine tiefere, entschiedenere, feurige, klarere Beziehung zum Heiligen Geist und damit zu Jesus und zum Vater zu haben. Darauf solltest du fixiert sein, nicht auf irgendeine Manifestation. Und du solltest auch nicht irgendwie ständig prüfen, ja, habe ich jetzt die Manifestation? Oh Mist, habe ich noch nicht empfangen. Oh Mist, oh nein, oh der, bei dem passiert gerade das, oh bei mir passiert nichts, oh dann ist bei mir nichts. Nein, du empfängst durch Glauben. Amen. Der Glauben aber ist eine Überzeugung dessen, was man nicht sieht. Eine Gewissheit von Dingen, die man hofft. Ja? Das heißt, es ist eine Gewissheit, dass Gott zu seiner Verheißung steht. Wenn du dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist, dann wirst du empfangen. Also streck dich aus in diesem Glauben und fixier dich nicht auf ein bestimmtes Erlebnis. Und dann schlussendlich ein Hilfsmittel beim Empfang der Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder der Taufe mit dem Heiligen Geist ist, lass dir gezielt Hände auflegen, um eine Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Das ist kein Muss. In der Bibel findest du Beispiele, wo sie den Heiligen Geist empfingen ohne Handauflegung. Zum Beispiel an Pfingsten. Gut, da gab es auch niemanden, der Hände auflegen können, weil sie noch niemand empfangen hatte. Ja. Aber auch Apostelgeschichte 10, Petrus hat nur gepredigt und die Heiden haben die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Beispiele, wo sie extra die Apostel gerufen haben. Zum Beispiel Apostelgeschichte 8 in Samaria haben sie extra die Apostel gerufen, nachdem sie gläubig wurden und haben gesagt, hey, ihr müsst uns die Hände auflegen, damit wir den Heiligen Geist empfangen. Ephesus, Paulus habe ich gerade zitiert, er hat den Ephesus-Jüngern die Hand aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, da ist etwas in der Handauflegung, aber in jedem Fall gilt, ob mit Handauflegung oder ohne Handauflegung. Wenn du von Gott am richtigen Punkt bist, ihn bittest und im Glauben dich ausstreckst, dann wirst du empfangen. Amen. Glaubst du das? Dann wirst du empfangen. Halleluja. Es kommt einfach nur darauf an, an diesen Punkt zu kommen. Amen. Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Lass uns beten. Auch ihr, der über Livestream zuschaut, geht einfach mit da rein. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen, Herr. Herr, dein Wort, das uns so klar lehrt, die Bedeutung der Taufe mit dem Heiligen Geist, Herr. Es hätte keine Kirchengeschichte überhaupt gegeben ohne die Taufe mit dem Heiligen Geist. Es hätte keine einzige Bekehrung gegeben nach deiner Himmelfahrt ohne die Taufe mit dem Heiligen Geist, Jesus. Es hätte kein Gemeindewachstum in deinem Sinne gegeben, ohne die Taufe mit dem Heiligen Geist, Herr. Und Herr, ich glaube, es ist an der Zeit, in dieser Zeit, dass die Gemeinde Jesu wieder zurückkommt zu den Basics, Herr. Zurückkommt, Herr, diese ganzen Ersatzdinge hinter sich lässt, Herr, wo nicht nur als Gemeinde, sondern jeder von uns persönlich, Herr, wo wir all diese Ersatzdinge, so wie das Leben auch gut funktioniert und wir wissen ja, wie es funktioniert und wir haben das ja gelernt und wir haben ja die Erfahrung und wir haben ja einfach das Wissen und dieses und jenes und die Erkenntnis und so weiter. Herr, wo alle diese Dinge noch einmal zum Ende kommen, Herr, sodass du deinen Leib noch einmal wirklich untertauchen kannst, Herr, in den Heiligen Geist, Herr. Und Herr, es ist eine Sache, die kollektiv für dein Leib ist, aber es ist auch eine Sache gleichzeitig, die für jeden Einzelnen von uns individuell ist, Herr. Und Herr, du siehst, wo jeder Einzelne heute Morgen steht. Du siehst den Punkt, wo jeder steht. Herr, vielleicht bist du hier und du bist so dermaßen, du bist schon so ein Feuerball des Heiligen Geistes, dass du sagst, also Georg, noch mehr kann ich wirklich nicht brauchen. Dann super, dann lass fließen, lass fließen, lass fließen. Und leg Leuten die Hände auf, die noch nicht so fließen wie du. Halleluja. Amen. Aber wenn du einfach spürst in deinem Innersten, oh, ich glaube auch, dass Gott da nochmal eine andere Stufe für mich hat, dann streck dich einfach mal aus und gib einfach dem Herrn mal ein Zeichen und sag einfach, hier bin ich, Herr. Und Herr, ich möchte mich positionieren. Halleluja, Halleluja. Ja, lass uns vielleicht gemeinsam ein Gebet beten, gerade jetzt an der Stelle. Wir werden noch eine Zeit haben, wo wir wirklich gemeinsam auch dem Heiligen Geist Raum geben, uns zu dienen. Aber lass uns einfach an der Stelle mal ein Gebet sprechen. Lass uns einfach sagen, Heiliger Geist, wir erkennen, ich erkenne, wie sehr ich dich brauche. Und ich erkenne, dass es da nochmal eine andere Dimension gibt. Von Kraft, von Erfüllung, von Wirksamkeit, von Übernatürlichkeit, von Strömen lebendigen Wassers in meinem Leben. Ich gebe mich dir hin, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, hilf mir, an diesen Punkt zu kommen, wo ich frisch empfange. Du hast gesagt in deinem Wort, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Herr, ich strecke mich aus heute Morgen. Nach einer neuen Dimension deines Wirkens, nach einer neuen Dimension der Kontrolle von dir. Ich lasse all mein eigenes los, all mein Vertrauen auf mich selber, all mein Vertrauen auf das, was ich vielleicht aufgebaut habe in meinem Leben. Ich lasse es los und ich gebe mich dir ganz neu hin. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir nicht den Raum gemacht habe, den du gebraucht hättest in meinem Leben. Ich kehre um, wo ich auf meine Kraft vertraut habe. Meine Weisheit, meine Erkenntnis. Herr Jesus, es tut mir leid, wo ich deinen Geist betrübt habe. In irgendeiner Weise. Vergib mir. Und komm ganz neu in mein Leben. Heiliger Geist, erfüll mich ganz neu. Komm ganz neu mit deiner Herrlichkeit. Taufe mich. Erfülle mich. Ganz neu. Komm, Heiliger Geist. ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, im Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weiter unten sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Halleluja. Halleluja. Ja, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du dich bereit machst, in einer neuen Dimension in unser Leben zu kommen. Dank dir, Herr, dass du dich durch jedes Hindernis durchkämpfst, Herr. Dass du unser Herzen an diesem Punkt der Hingabe, der Auslieferung bringst, Herr. Und damit des Glaubens. Dass du am Punkt der Auslieferung, da ist Glaube. Die einzige Voraussetzung für Glaube ist Auslieferung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Der Heilige Geist beginnt sein Werk zu tun. Wir werden es so machen heute, dass wir im Anschluss, nach dem Schlusssegen, einfach eine Zeit haben werden. Das Lobpreisteam kommt nach vorne. Und jeder, der einfach sagt, jawohl, ich möchte wirklich da noch weiter hineinpressen. Weil das ist, weißt du, wir leben in so einer Zeit, wo wir alles immer in einer Sekunde wollen. Aber es ist manchmal nicht eine Instant-Sache, sondern es ist eine Sache, wo du dein Herz wirklich bereitest, wo du dein Herz hingibst, wo du ihm Zeit gibst, auch dir zu begegnen und dir zu dienen. Und deswegen möchte ich dich einfach einladen, wenn du einfach dieses Bedürfnis in deinem Herzen hast. Ja, das muss nicht bei jedem so sein. Aber wenn du das Bedürfnis in deinem Herzen hast und du sagst, jawohl, ich möchte den Heiligen Geist für eine neue Dimension der Erfüllung und der Taufe suchen und mich danach ausstrecken und es im Glauben empfangen, dann einfach im Anschluss darfst du nach vorne kommen und wir werden hier einfach eine Zeit haben, wo wir gemeinsam uns wirklich Gott hingeben und Gott ausliefern und ihm Raum geben. Und ich glaube, dass einige heute Morgen hier bereits eine mächtige Durchbruchserfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen werden. Halleluja. Halleluja. Aber bevor wir das tun, darfst du einfach noch stehen bleiben und ich möchte einfach fragen, weil das ist die absolute Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist in dein Leben kommen kann. Wenn du heute Morgen hier bist und du fühlst dich noch wie getrennt von Gott, du fühlst dich noch wie abgeschnitten vielleicht von Jesus generell, nicht nur von der Kraft seines Heiligen Geistes, sondern du hast nicht mal diese Gewissheit in deinem Herzen, dass wenn du heute sterben würdest, dass du dann bei Gott wärst, dass du dann bei Jesus wärst, dass du sein Kind bist und deswegen in alle Ewigkeit errettet bist und alle Ewigkeit in der Herrlichkeit bist. Du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen. Dann sind es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, drei Gründe, die da zugrunde liegen können. Das eine ist, dass du noch nie wirklich ganz bewusst umgekehrt bist von deinem Leben ohne Jesus und dich ihm zugewandt hast und gesagt hast, Herr Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Das ist die Voraussetzung für alles andere. Johannes hat gesagt über Jesus, er hat gesagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und wenn dich das betrifft und du hast noch nicht diese Macht, ein Kind Gottes zu sein, du hast noch nicht diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein, dann einfach möchte ich gerade jetzt mit dir und für dich beten. Und das Zweite ist, wenn du vielleicht hier bist und du hast schon mal Jesus in deinem Leben empfangen, aber du bist wieder von ihm weggekommen, du bist ihm nicht weiter nachgefolgt. Ja, du hast dich wieder von ihm entfernt und du musst heute erstmal zu ihm zurückkommen. Er ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. Johannes hat es gesagt, nach mir kommt einer und das ist Jesus. Er wird euch taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Ja, und Und deswegen ist die Voraussetzung dafür, dass du mit Jesus im Reinen bist. Und wenn du hier bist und du spürst, ja, ich brauche da einen Neuanfang mit Jesus. Vielleicht ist auch Sünde einfach in dein Leben reingekommen, das noch nicht unter dem Blut Jesu ist, die noch nicht vergeben ist, die noch nicht erledigt ist. Ja, und du spürst, es ist einfach diese Last auf deinem Herzen. Ist das irgendetwas, was dich von Gott trennt, was dich von Gott abschneidet? Wenn du heute Morgen hier bist und du bist einfach hier in diesem Raum oder auch wenn du über Livestream zuschaust und da ist etwas, was dir einfach innerlich, was dich innerlich wie abschneidet von Gott, du fühlst dich wie abgeschnitten von ihm, dann einfach jetzt möchte ich an dieser Stelle mit dir und für dich persönlich beten, bevor wir irgendwas anderes beten. Und deswegen, wenn dich das betrifft, einfach ganz schnell, während wir einfach alle stehen hier im Raum und niemand umherschaut, einfach streck einfach ganz kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, okay, ich möchte dir jetzt, dass du mit mir und für dich betest. Okay, Gott sieht deine Hand. Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, sodass es auch Gott sieht, alle anderen. Ihr dürft einfach die Augen schließen und einfach beten im Geist. Wir sind einige, die Gott berühren möchte, gerade jetzt, die er wirklich zu sich ziehen möchte, die er ruft. Ja, da ist dieses Ziehen. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte nicht aus meiner Bequemlichkeitszone da raus. Ja, das ist etwas, was dich abhalten will. Aber ich sage dir, jetzt ist dein Moment, wo Gott dich ruft und wo Gott dich zieht und wo einfach deine Gelegenheit ist, ganze Sache mit ihm zu machen. Deswegen ist noch jemand hier heute Morgen, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt ganze Sache mit Jesus machen. Ich möchte ihm mein Leben geben. Ich möchte, dass er der Herr ist meines Lebens. Ich möchte ihn um Vergebung bitten, wo ich ohne ihn gelebt habe. Oder ich möchte ihn um Vergebung bitten für konkrete Sünde in meinem Leben. Dann einfach gerade jetzt streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ja, ich möchte jetzt gleich mit dir und für dich beten. Ich bete für alle die ihre Hand ausstrecken, gerade jetzt. Ist noch jemand da hier im Raum, der sagt, jawohl, das brauche ich, das möchte ich. Wenn du über Livestream zuschaust, du, ja, danke auch für deine Hand da hinten. Wenn da jemand über Livestream ist, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt, dann darfst du auch deine Hand heben. Gott sieht deine Hand. Du darfst uns deine E-Mail schreiben im Anschluss und wir schicken dir einfach auch was Kleines zu und kommen mit dir in Kontakt. Aber wenn du hier vor Ort bist, einfach möchte ich mit dir persönlich beten, für dich persönlich beten, möchte wirklich sicherstellen, dass du heute hier nach Hause gehst in dem Bewusstsein, jawohl, ich bin mit Jesus verbunden. Ich bin sein Kind. Ich bin erlöst. Ich bin errettet. Ist noch jemand da, der gerade jetzt sagt, jawohl, ich möchte diese Sicherheit in meinem Leben? Dann streck einfach noch deine Hand aus. Okay? Okay? Ist noch jemand da? Ganz schnell. Wir wollen jetzt gleich beten zusammen. Halleluja. Jeder, der seine Hand gehoben hat, gerade jetzt, kommt einfach mal nach vorne, sodass ich euch die Hand auflegen kann und für euch beten kann. Wir geben Ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Ja, komm einfach her. Wenn du deine Hand noch nicht gehoben hattest, dich nicht getraut hat, da war noch jemand, der seine Hand gehoben hatte. Komm einfach ruhig her. Nur mutig. Herzlich willkommen. Nur mutig, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt in dieses Gebet mit dazukommen. Da hatte sich noch jemand gemeldet. Dann komm einfach noch dazu. Wenn du dich nicht gemeldet hattest, dich nicht getraut hast, aber du weißt trotzdem, ich soll hier dabei sein und ich soll hier für mich beten lassen, gerade jetzt, ich soll das festmachen, dann komm einfach noch dazu. Komm ganz schnell hier nach vorne. Ich warte noch eine Sekunde auf dich, bis du da bist und so, dass wir zusammen beten können. Okay? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr alle, ihr dürft schon mal eure Augen schließen. Wir wollen gleich ein Gebet zusammensprechen. Auch du über Livestream. Einfach, wir sprechen dieses Gebet zusammen. Ja, und wir machen uns eins da drin. Und du, der du hier vorne bist, wie gesagt, wenn noch jemand dazukommen will, du hast jetzt noch die Chance, noch ganz schnell dazuzukommen. Und dann beten wir gemeinsam dieses Gebet. Und ich spreche es einfach laut vor und du sprichst es einfach laut nach. Und du sagst einfach, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich dir nicht Raum gegeben habe in meinem Leben. Ich kehre heute um zu dir, Jesus. Und ich nehme dein Blut in Anspruch, das mich reinigt und das mir vergibt. Danke, Jesus, für dein Erlösungswerk. Ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn. Übernimm du die Kontrolle heute Morgen. Durch deinen Geist. Gerade jetzt. Heiliger Geist, komm und erfüll mich gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. danke dir für dein Werk. Ich danke dir für deine Fülle. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du sie von diesem Tag an überschattest, Herr, wie nie zuvor. Das ist deine Kraft und dein Geist. Ihr Leben erfüllt, ihr Herz erfüllt, wie nie zuvor. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass sie dir gehört und dass nichts und niemand sie mehr trennen kann von deiner Liebe. Du hast sie aufgeschrieben im Buch deines Lebens jetzt. Und du hast sie markiert mit deinem Geist. In Jesu Namen. Melanie, betest du noch weiter für sie auch? Na, das kannst du ja noch weiter dienen. Ja? Genau. Ja, kannst du noch weiter für sie beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie gesagt, wenn du über Livestream zugeschaut hast und dieses Gebet mitgesprochen hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de und wir wollen auch mit dir in Kontakt treten und wir wollen dir auch persönlich dienen. Okay? Jetzt an der Stelle dürft ihr noch mal Platz nehmen. Wir wollen jetzt hineinsäen auch in dieses Wirken des Geistes, ja, mit unseren Finanzen, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, an Gütern, um sein Reich auszubreiten und voranzutreiben. Ja, das Wort Gottes ermutigt uns wirklich zu unterscheiden, auch bei unseren Finanzen zu unterscheiden, was ist das, was Gott uns gegeben hat, damit wir es selber verbrauchen, damit wir davon leben, damit wir zu essen bekommen, damit wir uns Dinge leisten können und was sind die Dinge, sind die Finanzen, die Saatkorn sind. Saatkorn, um zu säen in das Reich Gottes hinein. Ja, der Zehnte sowieso in das Vorratshaus. Klar, das ist die Grundlage. Aber darüber hinaus auch Saatkörner wirklich in dem Boden seines Geistes. Ja, was sind die Saatkörner, die er mich anleitet zu säen? Ja, was ist Saatgut von meinen Finanzen und was ist Brot zum Essen? Okay, also. Frag den Heiligen Geist heute Morgen, was soll ich säen heute Morgen? Oder wenn du hier zu Glory Life gehörst und noch nicht deinen Zehnten im Dauerauftrag machst, kannst du natürlich auch deinen Zehnten in den Eimer reintun. Also wir wollen jetzt gerade die Eimer durchgeben und du kannst entweder in bar geben oder du kannst per Verpflichtungserklärung geben. Die Verpflichtungserklärung ist unter deinem Stuhl, kannst du nutzen und ausfüllen, die eine Hälfte reintun, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause zum Überweisen. Ansonsten, wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Möglichkeiten eingeblendet, wie du über Livestream geben kannst, entweder per Überweisung oder per PayPal oder per Kreditkarte. Okay, lass uns es tun, was der Heilige Geist uns gezeigt hat. Lass uns die einmal durchgeben. Preis den Herrn. Und während ihr es durchgebt, habe ich hier noch zwei starke Zeugnisse oder drei oder auch noch mehr, je nachdem, wie viel Zeit. Aber eins ist hier noch von unserem letzten Encounter-Wochenende im Januar. Und zwar schreibt hier jemand, über Jahre hatte ich immer mal wieder starke Kopfschmerzen und seit circa 2 Jahren wurden die Abstände immer kürzer und die Schmerzen heftiger. Interessanterweise kamen die Schmerzen fast immer am frühen Morgen, bevor ich aufstehen wollte. Seitdem ich im Glory Life bin, habe ich gelernt, wer ich in Christus bin und dass ich Autorität habe. Meistens, wenn ich diese Autorität im Namen Jesus in Anspruch nahm, bevor die Schmerzen so heftig waren, sind die Kopfschmerzen gegangen. Aber eben nicht so, dass sie wegblieben. Im Januar 2025 wurde im Encounter-Wochenende für mich allgemein gebetet. Da ist etwas aus meinem Kopf herausgegangen. Ende Februar bemerkte ich, dass ich keine Kopfschmerzen mehr hatte seitdem und das bis heute, schreibt sie jetzt am 30. April. Alle Ehre sei unserem Herrn Jesus Christus und danke dem Gebetsteam für den wunderbaren Dienst. Halleluja. Preist den Herrn. Und hier haben wir noch ein Zeugnis von der Ausgießung der Vaterliebe letztes Jahr im August. Und zwar aus dem Glory House, wo auch dieser Fluss im August ins Glory House kam, Glory House Osterburgen. Und eine Glory House-Teilnehmerin teilte jetzt mit, 8 Monate später, im August während eines Treffens, in dem die Vaterliebe besonders stark spürbar war, wurde sie im Lobpreis tief von dieser Liebe ergriffen. Ihr ganzer Körper wurde von der Gegenwart Gottes durchströmt und sie begann zu zittern. Am nächsten Tag stellte sie fest, sie war geheilt. Denn 10 Jahre lang hatte sie unter einer schweren Lebensmittelunverträglichkeit gelitten, besonders auf Fruchtzucker. Ihre Darmschleimhaut war in dieser ganzen Zeit ständig entzündet und sie konnte viele Lebensmittel nicht mehr essen. Doch seit jenem Tag im August, durch die Berührung des Heiligen Geistes, ist sie völlig frei. Sie genießt das Essen wieder in vollen Zügen, ohne jede Einschränkung. Danke, Vater, für deine heilende, befreiende und lebensverändernde Liebe. Jetzt auch von Ende April. Halleluja. Und hier habe ich noch ein ganz besonders nettes Zeugnis aus dem Glory House Wildflecken. Die alte Katze der Familie einer Teilnehmerin bekam epileptische Anfälle. Sie bekam vom Tierarzt Medikamente mit und die Auskunft, dass die Katze nicht mehr lange leben würde. Die Katze verweigerte die Medikamente. Nachdem wir für die Katze gebetet haben, hatte sie keinen einzigen Anfall mehr. Es geht ihr sehr gut. Halleluja.